Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer Ursendung. Im Jahr 2015 hat der österreichische Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer Raoul Schrott einen Gedichtband veröffentlicht, der poetische Porträts von Menschen in ihren Berufen mit Auszügen aus der atheistischen Bibel, dem Manual der transitorischen Existenz aus dem 17. Jahrhundert, verbindet. In dieser Verbindung des Alltäglichen, des Heutigen mit dem scheinbar Erhabenen, fragt er nach dem Gelingen eines Lebens, ohne auf Gott als moralische Instanz zu bauen. Er beschreibt das Bemühen eines jeden, dem Scheitern noch Glücksmomente abzufordern, nicht zu verzagen, sondern Schönheit im Alltäglichen zu suchen. Die Porträts von Menschen in verschiedenen Berufen, denen Raoul Schrott während seiner Recherche zu »Die Kunst an nichts zu glauben« begegnet ist, kombiniert der Regisseur Michael Farin mit einem Gespräch zur poetischen Idee. Die Kunst an nichts zu glauben. De arte nihil credendi. Von Raoul Schrott. Wir glauben, Zeit zu erleben. Doch ist dies falsch? Vor der Stadt, in der Basilika von Sant'Apollinare in Klasse, die sich das Offene einer Markthalle bewahrt hat, schaut man auf eine grasgrüne Mosaikfläche, welche die einst umliegende Landschaft mit einem Detailreichtum vor Augen führt, der ihre Vögel, Tiere, Blumen und Bäume noch bestimmbar werden lässt. Es ist ein derart diesseitiges Panorama, dass ich wünschte, das hier und heute mit Worten ebenso darstellen zu können, wie diese Steinstifte die Figuren ihrer Welt. Ebenso exemplarisch und am Rande aller Vorstellungen eines Gottes, dieser vereinfachenden Personifikation unseres Ausgriffs ins Leben, in die Natur. Alles, was wir erleben, alles, was real ist, sind einzelne Augenblicke. Eine Inspiration für die Technik und den Ton, diese Gedichte kamen von den Mosaiken von Ravenna, die mich einfach immer sehr beeindruckt haben durch ihre Einfachheit, weil sie mit nur einer Handvoll Farben ausgelegt, diese Steinstifte mit einem Repertoire von ein bisschen Mineral dort in Blau und Grün, ein bisschen was in Weiß, ein bisschen Glas, ein bisschen Metall, ein bisschen Gold und Silber, aber mehr als ein Dutzend Farben sind das nicht. Aber mit diesem Dutzend Farben, groß ausgelegten, diesen quasi Zentimeter großen Steinstiften, schaffen sie eine Plastizität und eine Perspektive stellenweise, die ich immer beeindruckend fand. In der Bibliotheca Classense stieß ich auf ein Manuskript aus der Zeit um 1700, das eine Bibel solcher Weltlichkeit entwarf. Es stellte religionskritische Einlassungen an den Anfang, um darauf Reflexionen einer Geisteshaltung zu skizzieren, die auf die Idee Gottes ausdrücklich verzichtete. Der Eintrag auf der alten Karteikarte war das Einzige, was über dieses Folio in Erfahrung zu bringen war. BC 10, 450-2-7, Manual dell'Esistenza Transitoria, De arte nihil credendi, Matteo Knutzen, Pomposa. Dieser bibliothekarischen Information zufolge war die Schrift als italienische Übersetzung eines ursprünglich lateinischen Textes katalogisiert worden, ohne dass ihr Autor aus dem Frontispiz des 72 Seiten umfassenden Folios oder dem Text selber hervorging. Gemeint sein kann eigentlich nur der 1646 im friesischen Oldenswort geborene Matthias Knutzen, der sich in Königsberg und Kopenhagen für Theologie einschrieb, ohne das Studium abzuschließen, dann eine Stelle als Dorfschullehrer und Hilfsprediger unweit von Kiel erhielt, ob seiner bauernfreundlichen und obrigkeitsfeindlichen Reden jedoch bald verjagt wurde. Im September 1674 ging er nach Jena, wo er in der Stadtkirche handgeschriebene Flugblätter unter die Beichtstühle der Professoren steckte, die den Titel »Ein Gespräch zwischen einem lateinischen Gastgeber« und drei ungleichen Religionsgästen trugen. Am nächsten Tag deponierte er in der Kutsche des protestantischen Hofpredigers eine zweite lateinische Flugschrift namens Amicus Amicis Amica, freundliche Wünsche eines Freundes für seine Freunde, in der er sich als Mitglied einer 700 Bürger und Studenten umfassenden Gesellschaft der Gewissener ausgab. Beide Texte führen Ungereimtheiten und innere Widersprüche der, Zitat, konfusen, ohne Sinn und Überlegung geschriebenen Bibel an und heben hervor, dass sie mehrfach, Jesaja 16,14, Psalmen 88,11, Kohelet 3,19 und Hiob 14,12 darauf verweist, dass die Toten nicht auferstehen werden. Dazu erklären wir, dass es Gott nicht gibt, verachten zutiefst alle Obrigkeit und lehnen auch die Kirchen mitsamt ihren Priestern ab. Wir Gewissener glauben nichts, es sei denn, es stimmt überein mit dem Wissen und der Vernunft, nicht eines Einzelnen, welcher vielleicht irren mag, sondern der vielen mit ihrem gemeinschaftlichen Gewissen. Dieses Gewissen ist uns angeboren, hört aber im Tod mit uns auf. Es existiere nur die Natur. Und diese einzige, alles hervorbringende Natur weist kein idealistisches Antlitz auf. Er, Knutzen, wolle deshalb der Welt eine andere, weit wahrhaftigere Bibel zeigen. Das Manual der transitorischen Existenz wurde nie publiziert. In der Bibliotheca Classense konnte ich lediglich eine Abschrift anfertigen. Es ging mir im Kopf herum, bis Passagen daraus und Einzelheiten der Mosaiken von Ravenna schließlich zusammenfanden. Darüber stellte sich ein Blick ein, der in Berufen und Werdegängen, in dem, woran wir uns abarbeiten und womit wir vortreten, eine Art gemeinschaftliches Gewissen sah. Ob als Ich oder im Anonymen durch Masken gesprochen, oder von Wendepunkten des Lebens und der Jahre erzählend, am und im Einzelnen zeigt sich auch Beispielhaftes. Zeit umfasst das Universum nur im Ungefähren. Kommt man ihr zu nahe, löst sie sich auf. Das Schreiben beginnt mit einer Enge im Hals. Es formt noch vor jedem Satz einen Ton. Ihre Stimme erhielten diese Gedichte durch den reinen Reim als Echoraum auf die Mosaiken. Wo Sie Figuren mit Steinstiften zusammensetzen, greifen die Verse auf den Setzkasten möglicher Reime zu, die Ihnen überraschende oder zwangsläufige Wendungen geben, um Sie dabei zu einem Ganzen zu schließen. Dem versprengten Nebeneinander auf einem Mosaik vergleichbar, das erst im Abstand eine Gestalt erlangt. Manche Reime wiederholen sich, Tessere entsprechend, in anderen Konfigurationen. Manche Ideen setzen sich in späteren Strophen fort, um in deren Bildrahmen auch andere Wertigkeiten zu erhalten. Erscheint in diesen Zeilen Gott, dann nicht nur, weil die Personifikationen, Metaphern und Analogien der poetischen Diktion einen metaphysischen Gestus in sich tragen, sondern auch, weil sich uns seine Idee als Stilisierung der Zufälligkeiten und Unbestimmbarkeiten des Lebens aufdrängt. Sie steht als Kürzel für die nicht zu ermessende Totalität der Natur und entwirft für die ständig changierenden Konstellationen des Lebens eine Mitte, die keinen Bestand hat. Da ist nicht der eine Punkt, die eine Figur, in der sich alles fassen lässt, da sind immer wieder neu sich ergebende Fluchtlinien, die sich über die Seiten ziehen, ohne eine alles umfassende Gestalt zu ergeben. Eint etwas all diese Konturen, ist es eine Haltung, die Schönheit zu finden sucht im Scheitern. Auszüge aus dem Manuale dell'Esistenza Transitoria werden hier übersetzt den Gedichten gegenübergestellt, als Illuminationen von fremder Hand. Ich habe bei all meinen Gedichtbänden immer eine zweite Ebene eingezogen, um die Gedichte spiegeln zu können und um dadurch eine zweite perspektivische Ebene auf sie zu kriegen. Dass man sie, abgesehen von dem Ich lese, der Leser liest ein Gedicht, auch einen zweiten Blick darauf kriegt. Sie unter verschiedenen Blickwinkeln lesen kann. Bei den Figuren, die einem begegnet sind, bei den Menschen, die einem begegnet sind, drängte sich dann auch irgendwann mal die Frage auf, wie kann ich all diese Aussagen über das Leben auf den Punkt bringen. Und dabei zeigt sich, dass das, was wir gemeinhin unter Maximen und Sentenzen im Kopf haben, diese Sprichwörter als Sätze des gesunden Menschenverstandes, wie man zum Leben steht, dass die letztlich immer aus dem religiösen Rahmen kommen. Und dass es wenige Sentenzen, Maximen gibt, die das Leben im Hier und Jetzt zum Inhalt und in den Vordergrund rücken. Wir glauben, Zeit zu erleben. Doch ist dies falsch. Ein jeder erlebt nur Momente, Momente der Erfahrung. Schnipp mit den Fingern, da ist ein Bild. Ein Augenblick. Schnipp sie erneut, und da ist wieder nur ein Moment. Du denkst zwar, dass eines auf das andere folgt, doch ist dies Illusion. Du erinnerst dich bloß im zweiten Moment noch an den ersten. Diese Erinnerung jedoch ist keine Erfahrung vergehener Zeit. Die Erinnerung an den ersten Moment ist nur Teil des Erlebens des Zweiten. Alles, was wir erleben, alles, was real ist, sind einzelne Augenblicke. Die Fotografin. Man kriegt kalte Augen. Sie schauen mir ins Objektiv und stellen sich dar. Das Lächeln schief, sinnig oder seelenvoll. Albern. Wie desinteressiert abwesend vor der Ewigkeit, in der sie sich mit jedem Klick festgehalten glauben. Als gelte es, das Leben durch Posen zu rechtfertigen, während ich nach dem suche, was sie bloß sich selbst erlauben. Den Moment des unverstellt Gegenwärtigen. Aus all diesem Mimen lesend, manchmal erwische ich ihn beim Wegdrehen, um darauf das Gesicht zu sehen, dass sie verlieren, errötend, zornig, eine Art von Leidenschaft beim Scheitern. Nichts Ungewöhnliches. Und dennoch ein Passbild des Privaten. aus dem mit ungeahnter Auflösungskraft etwas von uns hervorgeht, beinahe so mild wie Licht, das Silber schwärzt. Ich muss dann bloß noch auf einen Ausschnitt achten, der dies Aufglimmen fasst. Zu beobachten, wie verborgen wir sind, schmerzt, wie vergeblich vor diesen Hintergründen von Mauern und Narzissen. Und wie wenig wir Haltung zu wahren wissen. Ich kann es fühlen und wünschte, ich könnte es auch glauben. Man erlebt sich in einer Staffelung von Momenten, als wären sie immer so und ewig. Derart bleibt die Vergangenheit unverloren und Gegenwart wie Zukunft in uns. Unsere Erfahrung setzt sich aus einer endlichen Reihe von Momenten zusammen, ohne dass sie vergingen. Ist dein letzter Tag gekommen, gelangen sie damit nicht ans Ende. Du erlebst dann nur einen Augenblick als das letzte Jetzt, das all die Erinnerungen in sich trägt, die du hattest. Doch hört nichts auf, weil nichts hier begonnen hat. Jede Angst vor dem Tod beruht so auf einem Denkfehler. Die Zeit verrinnt nicht, weil es keinen Fluss von Zeit gibt. Da sind nur, als wären sie für immer, Momente des Lebens. Der Busfahrer. Ich fahre nicht wirklich. Beim Ein- und Aussteigen ziehen alle vorbei an mir. Ich sehe sie im Rückspiegel größer und älter werden, die Augen reiben und gähnen, den Sitz daneben behaupten, sich anschweigen und zumeist aus dem Fenster starren, als würden sie sich zwar fortsehnen, müssten aber noch verharren. Mir werden die Menschen immer mysteriöser. Lärmende Kinder, Schüler, die sich versteckt küssen, um als Erwachsene nicht mal mehr mich zu grüßen. Sie stempeln mit der Monatskarte ihr Leben leer, während dieser Buchhalter in Frühpension an der Stange steht und jedes Mal die volle Runde dreht, um mir das Gestern zu erzählen, wie von fernher. Leberkrebs, Enkelkinder und was ihn alles verdrießt. Ich fahre offenbar in einem Kreis, der sich für keinen schließt. Im Sommer gibt es eine Stelle, da blendet die Sonne so, dass man nicht sieht, wo der Asphalt endet. Im Winter rutscht die Welt öfters unberechenbar unter einem weg. Dann montiere ich die Ketten. Dass sich noch was um uns dreht, darauf möchte ich nicht wetten. Vielleicht überspringen wir deshalb Jahr um Jahr. Augenblicke sind Kapseln von Zeit, wie Bücher und Artefakte. Auch sie sind Teil der mehrdeutigen und nur momentan erfahrbaren Geschichte. Wir sind es, die daraus Geschichten machen, was die Illusion befördert, dass Zeit vergeht, verläuft, auf eine Zukunft gerichtet ist. Der Reisende. Tote Zeit. Das sind jene Filmszenen, in denen nichts geschieht. Niemand erzählt, es keinen Dialog gibt. Stunden in einem Flug- oder Zugterminal. Im Transit werden mir die Menschen intim. Frauen, in deren Blick und Gang man sich 2 Minuten lang verliebt. In den Wartereihen, die sich beim Einstieg aufbauen. Gesichter, an denen man Facetten seiner selbst wiedererkennt. Das Kunstlicht zu fahl. Die goldene Meile mit dem Pappbecher Kaffee. Abgelaufen, um in der Eile eine Sonnenbrille zu kaufen. Einen ungeliebten Erfolgsroman. Tritt nichts hervor, bleibt alles bloß latent. Auf der Anzeigentafel steht zwar Rom an, um so und so viel Uhr. Aber man liest nur und sieht, dass man auch auf einer Reise noch irgendwo anders sein will, ohne anzukommen. Jeder sein eigener Kosmopolit. Es rauscht in diesen Hallen, ist so fahrig still, wie die Schwebe, in der wir leben. Doch was uns aufrecht hält, ist Unerfülltes. Es bohrt sich wie Kupferdraht durch die Knochen. Gehen heißt, dass man vorwärts fällt, um sich wieder aufzufangen wie ein Automat. Beständig den unvermeidlichen Sturz hinausziehend, sich fortwünschend und sich selber fliehend. Fragen wir nach der Essenz der Materie oder Welt? Fragen wir uneingestanden danach, was sie sein könnte? In Abwesenheit aller Wechselwirkungen, denen sie ausgesetzt ist. All der Beziehungen, in der sie steht. Doch ist nichts wahr, außer den Beziehungen und Verwandtschaften der Dinge untereinander. Manches Mal erscheint mir diese Idee zwingend, dann wiederum absurd. Sie gibt keine Antwort darauf, was die Dinge wirklich sind. Macht es Sinn, dass 2 Dinge zueinander in Bezug stehen und aufeinander einwirken, ohne für sich zu bestehen? Vielleicht ist alles, was Existenz ausmacht, nur dieses Wechselwirken. Rückkehr. Da ist keine Mitte in den Jahren. Was ich ist, kondensiert dauernd anders. Alles ist in Schwebe, im Fluss. Nichts steht fest oder ist zu bewahren. Von dem Haus, in dem ich aufwuchs, blieb nur Nummer und Hanglage. Gleich einer unlösbaren Geometrieaufgabe. Das Buschwerk des Oleanders, Zypressen, die zerrissen in den Wind ragen, und von meiner Schule die mannshohe Umfassungsmauer. Nach der Rasur ist mir mein Gesicht fremd. Der Spiegel, beschlagen, schreibt eine Kinderhand ihren Namen ins Nass, der Himmel im Fenster, einer für Vogelschauer. Ich hatte einen Seekompass und einen magnetischen Norden. Doch im Atlas meines Lebens sammeln sich Schnappschüsse, die man kaum wiederfindet. Was man überwunden hat, verändert sich. Das Übrige verschwindet. Aber da ist dieses weiße Dorf. Vor einer der türkisen Türen stehe ich linkisch mit 5 und wollte nun, sie würde heimführen. Stattdessen übernachte ich wieder in dem Hotel, in dem ich über die Zeit hinweg 2 Frauen der Mann war, eine Tochter an der Seite. Ich knipse sie vor dem Säulenpaar im Innenhof, damit sie sich einmal daran erinnert, wie Regengüsse nachts das Zimmer überschwemmten. Es ist ein Ritornell, in dem nichts in der gleichen Weise zurückkehrt. Hungrig tanzt sie mir in die Arme. Bei all der Fülle ist das, was währt, unvorhersehbar. Muss genügen, dass in meinem Gedächtnis noch der Geruch des ersten Jasmins hervorsticht. Der Blick auf den Golf von Tunis, durch die Arabesken derselben Jalousie. Sie sind mir Landmarken geworden. Fixpunkte der Biografie, wie ihre braunen Mädchenaugen. Und dieses Staunen, mit dem sie alles aufsaugen. Während der Morgen am Horizont langsam verdunstet zu Licht. Was diesen Gedichtband von den bisherigen unterscheidet, sind zwei Dinge. Zum einen ist es der Rückgriff auf den reinen Reim, mit dem Hintergedanken, dass Reim das Lexikon verkörpert, mit dem wir Sprache speichern. Das heißt, Sprache wird bei uns mit Klangfiguren abgespeichert. Und wenn ich ein Wort im Kopf habe, werden klangähnliche Worte gleichzeitig abgerufen. Das ist das Speicherprinzip des Kopfes. Darauf zurückzugreifen heißt, auf unsere allgemeine Sprachgeschichte, auf unseren allgemeinen Sprachvorrat, auf das Repertoire von Worten zurückzugreifen, das wir alle gemeinsam haben. Und das andere, die poetische Sprache kann auf der anderen Seite, aber auch das, was real existiert, mit ihren Mitteln auf den Punkt bringen, weil wir in Bildern denken, weil das musikalische Teil unseres Körpers ist, Rhythmus, wie unser Herz schlägt, wie unser Atem geht, wie unser Liedschlag geht und die Sprache, die wir benutzen, um Welt auszudrücken. Alle drei Dinge übereinander gebracht, miteinander synchronisiert, kann Dinge wahrscheinlich meistens genauer benennen als sonst etwas. Obwohl die Dinge sich häufen wie Sand am Meer, sind sie doch einzigartig. Unterschiedlicher Herkunft und Vermehrung und so zahllos, dass sie unmöglich zu erfassen und zu verstehen sind. Das eine mit seinen Makeln, das andere mit seinen Tücken, mit seinen Dornen das eine, das andere mit seinen Wurzeln, mit seinem Stamm das eine, das andere mit seinen Früchten, mit seinen Gliedern das eine, das andere mit seinen Zweigen, mit seinen Sprossen das eine, das andere mit seinen Gelenken, mit Klauen das eine, das andere mit seinen Fingern. Schwankend das eine, das andere standhaft. Das eine als Ursache, das andere als Wirkung. Mit seinem Schatten das eine, das andere im Dunkeln. Absichtslos das eine, das andere berechnend. Das eine mit seiner Tiefe, das andere mit seiner Niedrigkeit. Das eine mit seinem Funken, das andere mit seiner Leidenschaft. Das eine flammend, das andere mit seiner Scham. Feuer und Rauch. Der Stahlkocher. Schaue ich auf meine Hände, hat sich das Schwarz eingesprengt, sind sie von Glutfunken versenkt. Ruß überwachsen von Hornhaut, flammt im Schmelzofen eine flüssige Sonne. Ich gieße sie aus der Bauchtonne in die im Sand verlorenen Formen und höre, wie sie auskühlt. Mit einem abschwellenden Zischlaut, während der Schweiß mir in die Augen rinnt und weiterbrennt. Ein metallisches Strahlen in Industrienormen, erstarrt zu Teilen von Maschinen und Brücken, Bauskelett, Stütze oder Fundament. Sie rosten und zerfallen wieder zu Asche und Schlackstücken. Aber nicht mehr in diesem Leben. Es ist ein Tagwerk, welches einem selbst unter der Helmglocke die Lungen auszehrt, den Buckel krümmt und bloß den Tariflohn beschert. Ich arbeite für Brot und Bier, Frau und Kind und merke, dass die Finger sich stets um dasselbe Gold schließen, das Malz süß, Hopfen bitter macht. Dem Biss in eine Kruste gleich, ihrem Busen weich in der Nacht. Auch wir sind Höhlungen, in denen Schlieren von Licht zerfließen. Trotz seiner Fähigkeit zu denken, sinkt der Mensch auf Tierisches herab. Das Mark seines Lebens von Ekel durchzogen. Selbst wenn er äußerlich rein und heil scheint, zersplittert innen sein Verstand. Er weiß um das Wesentliche und gibt sich trotzdem Unwesentlichem hin. Stimme und Kehle brennen vor Verlangen. Doch aus seinen Launen steigt ein Nebel, der sonnenlos alles umhüllt. Der Schlachter. Zwischen dem Drogeriemarkt, der Messe und einem Geschäft für Blasengel finden Sie unsere Adresse. Das Vieh liefert man auf den Streifen Paradies davor. Vom Gras wird es in den Gang getrieben, der gegen Ende schmaler wird, sich öffnet als Tor und wieder schließt vor all diesem Drängeln und Schieben. Dahinter warte ich in der Schürze mit dem Apparat. Man muss wissen, wo ansetzen zwischen Hörnern und Stirn. Getroffen hat es mich die ersten Male. Danach wird man zum Automat. Wie die Kettenbahn, an der die Körper ausbluten, die Sägeblätter, die binnen Minuten köpfen und zerstückeln. Der Tod ist das Triviale. Ich arbeite an seiner Schmerzlosigkeit mit einem Bolzenschuss ins Hirn. In unseren Witzen stehe ich als Petrus vor dem Himmelsportal und bin doch so gottvergessen wie ringsum die Natur in ihrer Rohheit. Ich gehöre mit zu dem Personal ihrer umfassenden Haushaltsplanung. Wir sind und werden, was wir essen. Großäugig, wieder den Stachel löckend. Mit Glück, ohne Ahnung vom Ende, das unser harrt. Selbst noch im Guten. Stichfleisch auf der Schlachtstraße des Absoluten. Zeit umfasst das Universum nur im Ungefähren. Kommt man ihr zu nahe, löst sie sich auf. Alles, was existiert, zeigt sich allein in einer Ansammlung gleichsam erstarrender Momente, und jeder Moment stellt die Konfiguration einer ganzen Welt dar. Jede dieser Figurationen existiert und wird von jedem darin befangenen Wesen so erlebt. Als ein Augenblick in der Zeit. Ohne dass sie aufeinander folgten oder es in ihnen eine Ordnung gäbe. Sie sind bloß. Außer diesen Momenten reiner Zeit existiert nichts. Die Kunst, an nichts zu glauben, ist Paradoxon, weil man nicht an nichts glauben kann, weil selbst der Glaube an das Nichts ein Glaube ist und weil ich nicht glaube, dass es möglich ist, an nichts zu glauben. Die Ärztin. Ich mag von meinem Tag nichts erzählen. Lesen wir, gehen ins Kino oder ins Konzert. Ich bin kein Chirurg. Meine Arbeit ist reine Diagnostik und die Herausforderung, sie meinen Patienten beizubringen. Komme ich ins Krankenzimmer, haben sie diesen Blick, als könnten sie noch ihr Schicksal wählen. Danach fühle ich mich immer, als wäre ich nichts wert. Ich muss ihnen etwas aufzwingen, das mich selber empört, weil auch ich insgeheim an die eigene Ewigkeit glaube. Jede Antwort ist, als ob sie eine Seele raube. Egal, was man sagt, die ganze Wahrheit ist keinem zumutbar, selbst wenn sie ihm gehört. Sie lässt vom Menschen bloß Halbes über. Er lebt auch von dem, was zukünftig ist und undeutbar. Ohne diesen gleisnerischen Trost werden seine Pupillen trüber. Ist er das Mündel der Angst, Blut, Schweiß und Tränen. eine wandelnde Lungenmaschine. Solange wir das Heil für möglich wähnen, sei es auch figurativ oder nur beim Ficken, sind wir taub für das Ticken der Sekunden. Blind für die Risse durchs unantastbar Kristalline. Darum nimm mich. Nicht wie ich bin, sondern wie ich gerne wäre. Küss mich. Herz mich. Nimm mir die Erdenschwere. Wenn wir nach der Substanz der Welt fragen, setzen wir Materie als einfach und bewegungslos voraus. Dabei wissen wir gar nicht, was Materie ist. Wir wissen bloß, wie sie mit anderer Materie wechselwirkt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur von winzigen Korpuskeln, Atomen. Und dass sie das eigentliche Enigma darstellen. Die Ornithologin war das Zusammentreffen mit einer Vogelkundlerin und ihr Beschreiben darüber, wie sie sich mit dem Tierischen auseinandersetzt. Primaten sind zu 1,6% von den Genen durch uns unterschieden. Das ist letztlich sehr, sehr wenig. Bei den Vögeln ist es ein bisschen mehr, aber auch nicht eine riesige Kluft. Also wir denken uns in das Tierische auch immer ein, indem wir es in uns entdecken. Und diesen Vorgang darstellbar zu machen, wie die Ornithologin vor diesem Sperber, vor diesem Falken, vor diesem Raubvogel, das, was tief in ihr steckt, in diesem Vogel wiederzufinden, ist ein sehr, sehr beeindruckender Gestus, fand ich. Ich wünschte, ich wäre als Schriftsteller in diesem Maße dazu fähig, mich in andere so einzudenken, wie diese Vogelkundlerin, diese Ornithologin sich in ihr Objekt. Die Ornithologin. Den Sperber beobachten und warten, bis er auf mich vergisst. Unsichtbar werden, damit mir ein anderes Ich erwächst. Er starrt mich an, kauert im Schatten, wirkt Gewölle wieder, bevor er seinen Schnabel in den Leib sticht, das Gedärm herausfrisst. Er ist jenseits, jäh. Yeah. Alles, wovor du an dir erschreckst, aufgespannt in seinem Lichtgefieder. Er duldet mich, hart meiner mit diesem Orange um die Pupille, schlägt Krallen in mich wie in eine Schneetaube. Ehe er sich unterwirft, krepiert er lieber. Er ist Gestalt dessen, was ich ins Dunkel getrieben glaube. Brütend, wütend, trotzig. Ein aus der Luft herabstoßender Wille, um dann die Flügel zu schütteln und hinter der Hecke zu verschwinden in einem Riss im Himmel, fernhell. Blattgold gleich, wie es durch Wasser sinkt. In der Natur ist keine Seele zu finden, sie verätzt im Wilden. Allein wir empfinden uns liebreich. Welt ist das, worin keine Kreatur zur Ruhe findet. Selbst wenn die Geheimnisse ihres Wandels und ihrer Wege sich aufdecken ließen, würden wir sie nicht verstehen. Wir wissen nur, was wir erleiden. Doch das Glück entzieht sich uns, weil es substanzlos ist. Wir beweisen die Welt allein, indem wir sie leben. Die Kassiererin. Demzufolge, was man alles auf mein Laufband legt, besteht die Welt aus genormten Dingen, die wir essen, trinken, in Existenz umsetzen, bis man unsere Verpackungen wieder zusammenfegt. Ist es etwa nicht der Hochglanz, den wir am meisten schätzen? Mit der Zeit, die wir an einem Fließband zubringen, wird letztlich bezahlt. Allein bei mir gibt es nichts auf Pump. Sie würden kaum glauben, wer da versucht, eine Tafel Schokolade, Strümpfe oder Kugelschreiber zu klauen. Ein Akademiker ist oft der allergrößte Lump. Und ich muss in jeden Wagen schauen, weil man mir den Schaden sonst vom Konto abbucht. Es gibt noch keine wahren Kennzeichnungen für einen Charakter. Ich zum Beispiel bin in den besten Jahren allergisch gegen Rispengräser sowie Krautpflanzen. Für alles offen. Halte jedoch nichts von rasierten Schamhaaren und würde Samstagabend gerne tanzen. Das heißt nicht, dass wir so verschieden wären. Zwar wird im Laufe des Lebens alles abgeschmackter, doch wir ziehen daraus keine Lehren. Sonst wäre uns was Besseres als dieses Speed-Dating geglückt, wo beim Klingeln bereits der Nächste nachrückt. Die meisten Figuren, die ich hier schildere, basieren auf dem, was sie mir erzählt haben. In dem Sinn sind es Porträts, Aufnahmen wie von Sander. Auf der anderen Seite aber ist es ein Akt der Empathie beim Schreiben, bei dem man sich in etwas einfühlt und bei dem dieses Einfühlen ja auch immer von Persönlichem getragen ist. Man sieht den anderen durch das, was man selbst ist, man sieht den anderen durch seine Augen, versucht ihn aber hinter seiner Maske wahrzunehmen. Insofern ist es auch ein Wechselspiel zwischen dem, was ich bin und wie weit ich von mir mich mit dem anderen identifizieren kann, durch seine Augen blicken, mit seiner Sprache sprechen. Ich kann mich erinnern, bei der Zugfahrt von Leipzig nach Berlin, wo eine Supermarktkassiererin im Abteil mir gegenüber saß und alles erzählt hat aus ihrem Leben, dass sie gerade vom Speed-Dating kommt, dass sie Schamhaarrasur nicht mag, dass sie allergisch ist gegen das und das. Und da herauszufinden, wer wir sind, in diesem changierenden, oszillierenden zwischen Individualität und Exemplarischen, zwischen dem, was wir ganz im Privaten sind und dem, wie wir uns im Typischen, im Beruf realisieren, ist etwas Schwieriges. Weil da die Frage ist ja, wer sind wir, was ist ein Individuum und was ist der rote Faden, der all diese verschiedenen Individualitäten, die wir alle besitzen, zusammenhält. Die Zeit ist ohne Substanz. Es gibt nur Gegenwart. Die Vergangenheit ist Geschichte. Jede Zukunft Fiktion und fraglich. Ich bin ungeduldig. Die Natur aber gewissenlos. Dem Glauben ist nicht zu vertrauen. Meine Begierden bedrängen mich. Meine Moral aber lässt mich im Stich. Meine Revolte ist innerlich, mein Temperament jedoch widersprüchlich. Mein Haus ist aus Lehm und der Regen trommelt herab. Meine Bedürfnisse sind zahllos. Das Dunkle fasziniert, das Gute langweilt mich. Mein Leben ist ephemer, Muße, Freude und Glück selten. Meine Utopien sind stupid, meine Illusionen bestürzend und meine Spiele kindisch. Meine Arbeit ist vergeblich, alle Lust nur in meiner Vorstellung. So häufe ich nichts an. Die Kornkammern sind leer und die Keller voller Wind, voller irrwitziger Erscheinungen. Ich gleiche einem Schatten. Und mein Spiegelbild ist lächerlich. Was ich tat, aber tat ich aus innerem Drang. Es ist Zeugnis meiner. Alleinstehend, weiblich, Ende 40. Was wollen wir voneinander? Der Familienstand geklärt, die Beuteschemen verglichen. Hier eine Frage der gewünschten Figur. Da, weil inzwischen wohlgenährt, Antworten intelligent genug, um nicht gleich eine Abfuhr einzufangen. Neulich in der Hotelbar hat jemand ein Foto von seinem Schwanz aus der Tasche gezogen. Vorstellungen von sich sind zur Hälfte erlogen, werden aber beim wechselseitigen Beäugen wahr. Jede Begegnung eine Inventur des eigenen Lebens. Die Liebe ein Ex-Voto zwischen zwei Buchdeckel geklemmt. Ich habe gelernt, es ohne große Regung hinzunehmen. Neben mir nun einer, dem ich nackt Modell stehen soll. Für ein Gedicht, wie er sagt. Und es klingt zumindest verheißungsvoll. In meiner Dachwohnung hängen noch Hemd und Strümpfe zum Trocknen aus. Ich stelle mich in Positur, weiß, ich bin Haut und Hintern. Hingegeben an ein Verlangen, um wieder mit dem Falschen anzufangen. Das Richtige zu beenden. Zuweilen kann ich die Nächte kaum halten. Sie wehen den Schnee so sanft an das Fenster, als ließe er sich falten und auf die Kleider legen, zu allem Begehrten. Wir sind Wiedergänger. Stets auf denselben Fährten, die wir verwischen, wie die Taxis frühmorgens den Winter der Stadt. Jeder mit seinen Fetischen, in denen er etwas vor sich verborgen hat. Zu meinen gehört ein unbeschriebenes Blatt, zu anderen das Süße. Salz zwischen meinen Beinen. Eine Wildspur. Die Natur hat es so eingerichtet, dass wir auf dieselbe Weise mit dem Kopf denken, wie wir mit den Füßen gehen. Wie ein zerbrochenes Instrument geben wir am Ende dann keinen Ton mehr von uns. Gleich dem Summen einer Biene, das nach ihrem Tod nicht fortdauert. Es ist augenscheinlich, dass der Mensch, wie andere Tiere, Pflanzen, vielleicht auch das Wesen der Welt, geschaffen ist, um zu sein und dann nicht mehr. Entscheidung, männlich, Anfang 40. Als wir dieses zum Kauf gebotene Haus besichtigten, lag es über dem Nebel. Die Berge verborgen dahinter, lichte Jahre vor ihnen, wenn wir das Darlehen der Sonne annahmen. Jetzt hebt die Wand sich heraus ins Absehbare. In der Zeit dazwischen besaßen wir nur einen Namen, als ließe sich das Leben damit beschwichtigen. Einen leichten Schwindel im Kopf gehe ich durch die leeren Räume und hole einen Anzug hervor für das Gericht. Die neue Nacktheit ist ungewohnt, fast unbeschwert. Der Schimmer des Tags, der Spiegel im Bad, das Innenlicht weniger wirklich als ich. Ich habe etwas zu berichtigen, da ist meine Liebe zu vertreten in all dem, dessen wir uns bezichtigen. Ein Kind, einem Schneehasen gleich im Apern der Bäume, das sich verläuft, zu früh, freieigen, und stehe dann barfuß vor einem Verhandlungszimmer, um darin das Wünschen zu verteidigen. Die Unschuld des Weges, den Sommer, die Mühe der ersten Schritte, in der Hand das Gelb der ersten Quitte. die im Garten reifen wird, um das Mögliche des Glücks zu beeidigen. Und vor der Richterbank zu schweigen. Tagfahrten. Regen folgte mir seit Tagen und rann auch jenseits der Meerenge von Byzanz am Glasbeton der Hochhäuser ab. Die Frontscheibe beschlagen, lag hinter mir in der Distanz. Noch kein Morgen. Doch zumindest war es nicht mehr gestern. Vor und nach der Hängebrücke Werbepaneele. Die Männer posen darauf bloß verblichen von der Sonne. Frauenköpfe schwarz verschleiert bis zur Kehle. Darunter mir nicht übersetzbare Schriftzüge. Unsere Liebe eine ebenso nichtssagende Fassade. Und am Ende nur mehr eine Glissade. Vorbei an Bauruinen und Prestigeprojekten. De Malafide, Stau, Kolonne um Kolonne. Von rechts überholen, hinten drängend, einschneidend und sich dazwischen quetschend am Pannenstreifen vor. Der Rettung hinterher, sich gängelnd, um darauf wieder nebeneinander zu stehen. In der Gegenrichtung ein überfahrener Hund, Zähne zum Himmel fletschend. Da war weder Einsicht noch eine Moral, bloß der Beweggrund der Selbstsucht hin zu den Projektionen einer Seele. Man lässt einander sein, um schließlich zu gehen. Küsse auf kalte Haut. Der Asphalt von leeren Kilometern. Und jedes Mal nur der Halt zu Beginn der Nacht. Absehbar allein das Tagesziel. Ist's noch nicht morgen? Doch zumindest ist es nicht mehr gestern. Weiß ich nun, wer du bist. Das ist schon viel. Das Carnet de Passage unserer vorläufigen Existenz bietet für solch subjektive Notizen den Reim der folgenden zu allem passenden Sentenz. Jeder Tag ist eine Reise und in ihr bist du daheim. Ich habe 10 Jahre lang in Irland gelebt, ganz im Westen, am Three Castles Head. Ein großes Landgut, da sind 3 so Seen, gerade über dem Meer, oberhalb der Klippe des Atlantik. Und dort steht eine Festung aus dem 8. 9. Jahrhundert, die in dieser Trockenmauerbauweise errichtet ist. Und dort begegnet mir beim Spazierengehen, weil ich da eben öfters war, begegnet mir eben dieser Mauerbau, der diese alten Mauern, die also jetzt seit dem 8. Jahrhundert mehr oder weniger gehalten haben, renoviert. Und wir gehen da so spazieren und erzählt, wie man das machen muss und wie die Technik ist und so. Und dann eben typisch irisch in dem Fall kommt dann am Schluss so ein Schlenker, so eine Bemerkung, die all das, was er vorher an Schelmischem gesagt hat, soll ein Loch lassen für einen Fisch und dann für einen Wiesel, so gerade gerückt hat, dass das Ganze eben eine Art von Bitterkeit erhielt, eine Art von Nacktheit, eine Art von Wahrheit, die überraschend war. Der Mauerbauer. Mit der Liebe ist es eigentlich recht einfach, meinte er. Doch macht sie Arbeit. Erst ist hügelab ein Graben auszuheben. Danach ist er zweireihig mit eckigen Fußplatten auszulegen, als setze man Trittsteine in einen Bach, um darauf den Schieferbruch aufzuschichten. Ein jeder Stein gut eine Handbreit. Gerade als würde er in der Luft schweben. Lasst jedoch irgendwo einen Durchschlupf für den Fischotter, bevor ihr beginnt, diese Mauer aufzuschlichten, damit sie nicht auseinanderfällt. Passt lange Querblöcke ein, die sie festscheren, und füllt das Innere mit Schotter zu der Herzung, die sie erst aufrecht hält. Vergesst auf halber Höhe nicht den Gang für das Wiesel und achtet darauf, dass die Steine sich aus- und abwärts kehren, sonst rinnt winters in die Herzung Regen und Frost zersprengt die Kiesel. Der Wall, bis hinein in den See gezogen, ist die Weide somit freigeräumt. Wird er sie einhegen und Jahrzehnte halten, während Stürme darüber hinwegfegen, Gras wie Wellen dagegen wogen. Er bleibt stehen, als Grenze für jenen Morgen an Land, der euer Lehen ist. Aber täuscht euch nicht. Ihr seid niemand. Kausalität ist eine Illusion. Die Welt zeigt sich uns nur augenblicklich, gestaffelt in Momenten, von denen wir einige erfahren, andere nicht. Jedwedes Erleben besteht allein in ihnen, unverbunden mit dem Rest. Da ist keine Ordnung, kein Weg in der Zeit. Es gibt nur Korrelationen, die uns Ursachen und Wirkungen zu sein scheinen. Es war im Mai 97, dass sich etwas zu wandeln begann. Immer weniger Briefe langten an, in deren Laufschrift irgendeine Zueignung erkennbar gewesen wäre, und das Kino leerte sich langsam, dass dem Festspiel des Lichts die Kulisse abhanden kam, wo ich nach dem ersten verstohlenen Kuss den Namen meiner Flamme in die Armlehne ritzte. Von Eimerketten und Förderbrücken umschränkt, ging der Ort allmählich verloren. Der Fluss stand in ausgekohlten Gruben und auf den Ästen lag eine Schwere, als ob sich der Wind am Staub erhitzte. Der Apparat an der Küchenwand läutete kaum noch. Das Eindringliche eines Gesprächs versackte mit jedem Wetterloch. Man hörte zunehmend seinen Rückhall. Und die Nachrichten mittags und abends, deren Intervall die Tage punktiert hatte, gleich Kirchturmglocken, liefen bald auf endlos Tickern. Alles von allem so unterbrochen, hatten wir zwar Kontakt, doch die Zeit geriet ins Stocken. Sie begann erst Minuten, dann sekundenweise zu flickern, um auf den Leuchtpanelen zu zerflattern, wir hinter ihren Isoliergläsern zusehends splitternd, nackt, ein jeder sein eigener Darsteller. Jenseits der Kiefern waren andere Feldlinien dabei, sich auszurichten und sich an Sendemasten und Relaisstationen zu verdichten. Stille aber wurde nach und nach undeutlicher zu vernehmen. Stattdessen begann sie zu lähmen. Was es auch war, was man durch ein Zugfenster sah oder querbeet ein, was immer man tat, für sich allein, denken, schlicht Dasein, verkümmerte zu einem Starren ins Ungefähre. Ringsherum, mittlerweile alles erfüllt von einem weißen Rauschen, haben wir gelernt, das Nichts einzutauschen gegen einen Horror vor der Leere und das Widerständige des Realen für Befriedigungen am Banalen. Doch das Ungetröstete bleibt, was da ist und Zuspruch, verflacht wieder unterm Sonneneinbruch, die Farbe blätternd, das Fundament weiter abgesenkt, die Läden bei jedem Vorüberrollen eines Muldenkippers am Rattern. Heute, vor dem Morgengrauen, war es erneut so heiß, man konnte kaum atmen. Der Schweiß auf der Haut, das trockene Blitzen im Osten brannten auf wie Alkohol. Ich hockte in Unterhosen vor der Tür, hörte im Finstern einen Pirol erregt kehlen und Finger von Fernlichtern hoben die Ecke des Hauses heraus und strichen kurz über die Tuienhecke. Manchmal glaube ich, wir sind nur Nadeln auf einem Teller. Thank you. die Rückenschwimmerin. Ehe ihr gestreckter Arm Halt findet, lässt er bereits los. Bevor sie ganz ausgeatmet hat, holt sie wieder Luft, Beine schräg abstoßend nach unten, Mund und Wangen über dem Kräuseln der Oberfläche. Da ist nur Wasser, das sie empfindet. Ein langes Recken von einem Beckenrand zum anderen, bis ihr Kopf bei einer Kehre kurz verschwindet, um aufs Neue in der einen Bewegung zu sein, die nirgends ankommt, sich in ihr erschöpft. Es ist eine stille Lust, die sich auf nichts richtet. Der Blick ein Wandern über die Quadrate an der Decke, den Widerschein des Lichts, wie es matt die Schatten ihrer Welle spiegelt, die Haare gezöpft von Nässe. Erst die überwundene Schwäche bestimmt das Ende ihrer Stunde. Stromab, an der Glasfront blühen Eisrosen. Die Schneeberge unerreichbar blau, ist es, als griffe sie nach einer Vase, um mit ihr abzutauchen, die Blase des Atems splitternd, während sie erläut die Luft anhält. Unterm Trockner dann fielen ihr die Fransen hell wie Spelt über das Gesicht. Ohne sich ihrer Nacktheit zu bemühen, stand sie da, unerkannt für sich und Frau. Ein Mann der Feder. Ich habe keinen Marktstand, aber etwas zu vertreiben. Glückslose nach dem Durchreiben. Buntstifte mit Bleimine. 5/4 eines Metrums als Zeitmaschine. Notenschlüssel für ein Vorhangschloss. Meine Sperrholzvioline. Eine Armbrust und einen Pinselköcher. Fallstricke für ein hohes Ross, Seidenraupen und Knöpfe ohne Löcher, Gebetsbildchen einer Mantis, Kristallgläser für die Bodensätze der Karaffen, diverse Kompasse, die Karten eines anderen Atlantis, Masken und Maulaffen, ein Bett ohne ein Nachtquartier, Moral, Sonderdoktrin, zu wenig Talent für zu viel Disziplin, Kalender vom letzten Jahr, nur durchgestrichene Zeilen auf dem Papier, sowie reihenweise Vergleiche für mein Steuerformular. Ich gehe und stehe, werde mich vor nichts niederknien, bin da, ohne zu bleiben, und möchte dennoch der Welt schönstes Lied schreiben. Geh, obwohl es keinen Ort gibt, an dem du ankommen kannst. Versuch, etwas in der Ferne abzusehen, im Wissen, dass nichts von Dauer ist. Wir gehen hin in beständigem Verschwinden. Testament. Erinnere dich meiner, auf dass ich mich vergesse. Find mich dort, wo ich nicht mehr bin. Feier mich nach meinem Tod mit einer Lichtmesse. Folg den Wolken. Auch sie ziehen nirgendwo hin. Mit geschlossenen Augen such mich in dieser Menge von Einzelgängern. Und was ich nicht halte, das versprich. Sei der Geisterschreck unter all diesen Rattenfängern. Und sag, dass es eine Ehre gibt, selbst für uns Diebe. Ich wollte nie eine zivilisierte Liebe, keine Sonntagnachmittage oder Pflanzen am Balkon. weder Eheverträge noch irgendeinen Leichensermon. Von uns bleiben die kleinen Dinge. Eine abgebrochene Messerklinge, die Vogelschlinge, ein Brief aus dem letzten Sommer. Sie machen uns desto frommer. Da war so viel Lärm. Lärm auf den Stiegen, in der Bar, in Schlafzimmern und Zügen, beim Gang und Gäben. Sinnlos, missverstanden, hartnäckig. Über das Jahr und aus allen vergangenen Leben, der Wellen auch wie des Windes. Die Kehrreime unserer lauthals mitgesungenen Lieder, das lustvolle Babbeln eines Kindes und das blau krakelnde Blühen am gemeinen Flieder. Um zu gehen gibt's keinen Weg, erst Schritt für Schritt ergibt er sich. Und allein die Liebe, an der man zu sterben glaubt, stirbt nie. Wir sind quitt. Denk nicht, dass ich dir jemals etwas anderes schriebe. Schenkt mir das, was ich euch nahm, und nehmt, was ich für mich behielt. Wir haben mit der leeren Luft gespielt, aber waren weder handzahm noch voll falscher Scham. Darum lasst mich am Ende meinen eigenen Tod beerben und den letzten Schnitt ins Holz kerben. Wie ist der Himmel von der Erde weit? Bestattet mich also irgendwo dazwischen, an einem Hang, über dem Meer, in der Mitte von Sonnenauf- und Untergang. Die Raubmöwen geben mir sicher Geleit. Und pflanzt auf dem Grab da eine Pinie, dass ich über mich hinauswachsen kann und immer da grünen Schatten spenden. Die Schattenlinie dessen, was es hieß, Mensch zu sein. Dichter. Und Mann. Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien des Lebens, des Verhaltens zu postulieren, das sind unsere menschlichen Hochstapeleien. Im Sinne von, wir bauen immer eine Mauer auf, ein Konstrukt von Prinzipien, Gesetzen, von denen wir glauben, sie wären gültig, um uns daran festhalten zu können. Die Lust daran und die Notwendigkeit ist aber nur eine, mit diesen Gesetzen, augenscheinlichen Prinzipien etwas zu konstruieren, das möglichst lange gegen den Wind, den figurativen Wind, gegen das Nichts hält. Und gleichzeitig zu wissen, dass das alles irgendwann einmal zerstört werden wird, weil kein Gesetz bislang lange gehalten hat. Kein Weltbild jemals lange gültig war, sondern immer wieder durch ein anderes ersetzt wird. Das heißt, all das, was wir an Sinn behaupten, ist Hochstapelei. Und Hochstapelei ist ein sehr schönes Wort dafür, finde ich, weil es das Verzweifelte ausdrückt, weil es aber auch das Lustvolle ausdrückt und vor allen Dingen, weil es das Schelmische und das Närrische daran ausdrückt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Das ist, wenn in dieser Kunst an nichts zu glauben, eigentlich die einzige Erlösung, von der ich denke, dass sie uns zugänglich ist, nämlich diese ganzen Tauben aus dem Hut zu zaubern, diese Taschenspielertricks, dieses Schelmische, dieses Romantische, dieses Transzendentale, diese Projektionen, all das, was wir glauben, auf das Leben projizieren zu können, um uns dennoch nur so ein Schattentheater unser Selbst vorzuspielen. Das ist die Bilanz, die man ziehen muss, aber das Theater selbst, die Verhaltensformen, diese Bühne, auf der wir ein paar Pirouetten drehen können in dem künstlichen Scheinwerferlicht, ja, wenn das nicht schön ist, dann weiß ich nicht. Zumindest ist das das Einzige an Schönheit, das uns zugänglich ist. Dieses so aus dem Stand heraus versuchen zu flickflacken in dieser Art von Ballett, bei der man sich versucht, auf die Zehenspitzen zu erheben. Das geht, so weit kommt man, aber mit dem Fliegen Wie Platon gesagt hat, der Mensch ist ein flügelloser Zweibeiner. Und die Kunst des Fliegens ist immer eine, sich fallen zu lassen, um dabei den Boden nicht zu treffen. Schau mich an. Ich bin morsches Holz, verschütteter Wein, feuchter Weizen, ein nicht eingelöstes Pfand, ein gefälschtes Siegel, ein zerfallendes Dach, ein bröckelnder Altar, Milch, die durch Asche rinnt. Ein Pfarrer. Es ist ein Loch in meinem Herzen, durch das diese Sieche des Menschlichen abrinnt. All der giftige Atem, den die Kerzen in der Seitenkapelle nie verbrennen, so bleibt etwas heil und hell in mir. Doch um den Preis der Fühllosigkeit. Jedem, der auf der Bank kniet, bin ich gleichgesinnt und ich höre diese Ohnmachten von Hass und Gier. Als Widerhall der laut gewordenen Zeit, elend der Einzelne, der nicht mehr sagen kann, da ist bloß ich bin. Von diesem Schweren würde ich allen die Erlösung gönnen, aber auch ich sitze im fiebrig Leeren. Auf dem Gitter in Holz geschnitzt sind Schweigerosen. Unter ihnen vermag ich los, nicht aber frei zu sprechen, Sucht und Suche. Unsere Gebrechen, sie blühen für sich allein im Zeitlosen. Selbst ein Ablassschein wäre bloß ein Schattenpapier der Seele. Und des Unaussprechlichen, das sie zerfrisst. Wie soll ich von Demut reden und Anstand? Solange wir vergeblich in die Höhe sehen, Christus die Offenbarung eines Nagels durch die Hand, werden wir uns in Niederträchtigem ergehen. Ich, atmender Staub, wurde stolz. Ich, sprechender Lehm, wurde hochmütig. Ich, rissige Scholle, wurde anmaßend. Ich, rußige Asche, brauste auf und erhob die Hände mit meinem zerbrochenen Becher. Die Soufflöse. Alle brauchen mich. Aber es gibt keinen stimmigen Platz für mich. Venusmuschel, Auftrittsgasse oder Luke. Seit die vierte Wand gefallen ist, sitze ich öfters in der ersten Reihe. Wo die Illusion so gebrochen ist, wie jede höhere Weihe, spielen wir das Leben in den Lücken. Hänger gehören nun dazu. Trotzdem verzichte ich auf keinen Satz. Niemand kennt sich besser aus in den Stücken. Was ich vorspreche, das wird Abend für Abend gegeben. Und dargeboten wird wahres Theater. Doch zwischen Text und Deklamation ist es öfters, als ob es spuke und einer der Schauspieler anhebe, zu schweben, stumm die Erlösung anzustimmen. Aber es bleibt ein Stabat Mater, bei dem ich jedes Mal zusammenzucke. Vorsagen heißt nicht vorauszusagen. Mein Beruf ist das Flüstern. Der Ihre, uns zu verwirklichen im Ausruf von Klage und Angst, Lust und Wut. Dem Aufruf, sich gegen Festgeschriebenes zu wehren. Es sind die Aussetzer, die einen entrücken, aus der Kulisse in Momente des unverstellt Leeren. Rund um uns ist überall dunkle Materie, bewegt von irrationalen Zwangsläufigkeiten. Der Mensch entstand aus dem Schlick und Schleim der Erde. Und was Seele genannt wird, geht mit dem Tod wieder darin ein. Es gibt keinen Gott und keine Götter. Selbst wenn es sie gäbe, bräuchten sie uns nicht zu kümmern. Was nicht berührbar ist, vermag uns seinerseits nicht zu berühren. Ein Schausteller. Ein über den Augenwinkel hinausgezogener Lidstrich. Ein unvoreingenommener Blick. Ein paar Schritte neben dem Weg. Reichen manchmal schon für ein anderes Ich. Und seinen Balanceakt auf dem Wolkensteg hin zu den Myrten und ihren blauschwarzen Beeren. Hängen einem die Hunde an den Fersen, muss man sich wehren, Luftgänger werden und sich aus dem Himmel greifen. Am besten Kleid um Kleid abstreifen, in den Abgrund schauen, bis der Kopf sich dreht, darauf das rechte Auge zukneifen und rüber, jeder seines eigenen Schicksals Poet. Was Masken betrifft, ist selbst die unterste nackt. Sie zeigt, was wir an uns nicht sehen. Wenn wir uns dem nicht wenigstens einmal entheben, um zu erleben, wie die Seele so aus dem Stand heraus flickflackt, wird nie was aus uns. Drum mal dir deine Wangen rot. Setz eine Nase auf. Hol dir den Myrtenkranz und pflanz einen Zweig daraus in deine Erde. Das Leben ist Tanz. Ich schreib uns in sein Büchlein. Denn am Ende sind wir nur tot. Existenz bedeutet nicht bloß da zu sein, sondern hervorzutreten, sich zu erheben und zu erscheinen. Aus einem Grund zu kommen, um sich von den Ursachen zu befreien. Omne possibile existiturire. Für eine ureigene Zukunft zu existieren, ist alles, was möglich ist. Die Schriftstellerin. Der Schatten einer Säule teilt eine Terrasse in zwei Hälften. Ein Mann namens Adam hält seine Hände unter einen Wasserhahn. Ich sitze vor einem runden marmornen Tisch. Wir haben August, den 11. Sie sehen nie mehr als ich. Sie wissen nicht, was ich getan, erinnert, mir ausgemalt habe. Ist es szenisch? Statisch? Zwar bin ich präsent, dennoch bleibt in dieser Welt etwas absent, abgespalten von Wirklichkeit. Inhalte werden beschrieben, Ereignisse und Oberflächen. Sie erlangen bald mehr, bald weniger Bedeutung, dank ihres Lebens, das sie ordnen und verschieben. Sie machen es ausdrücklicher. Ich höre zu. Weshalb wurde an der Stelle weder peripher gesagt noch ephemer? Sie haben nicht nachgefragt, welche Hälfte größer ist, was die Säule stützt, ob Wasser fließt. Da liegt ein Blatt Papier. Sie sind es, der liest. Kunst an nichts zu glauben. De arte nihil credendi. Von Raoul Schrott. Hörspiel von Michael Farin. Komposition Susan Farron auf dem Onde Martineau. Aufgenommen bei Octaven Audio in Yonkers, New York. Von Ryan Streber. Mit Katharina Frank, Patrick Güldenberg, Dagmar Manzel, Ulrich Nöten, Michael Rotschopf, Raoul Schrott, Lilith Stangenberg, Vera Telz und Joachim Witt. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Michael Farin. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.